Er sagte, »Wir werden deinen Arm durch deinen Bruder festigen und euch beiden eine Ermächtigung erteilen, so dass sie nicht zu euch gelangen können. Mit unseren Zeichen werdet ihr und diejenigen, die euch folgen, Sieger sein.«